Kapitel 10. Patrick Reich bleibt über Nacht bei seiner Lebensgefährtin im Krankenhaus. Er möchte so schnell wie möglich die Ursachen wissen, die zu dem Zustand von Constanze geführt haben. Er, Patrick Reich, Privatdetektiv, findet vorerst keine Antwort. Am nächsten Morgen erlöst ihn der Arzt von der Ungewissheit. Ihre Frau hat unglaubliches Glück gehabt. Wenn die Dosis des Gifts größer gewesen wäre, hätte sie keine Überlebenschance gehabt. Um welches Gift handelt es sich? Möchte Patrick Reich wissen. Belladonna. Das ist die wissenschaftliche Bezeichnung für die Tollkirsche. Belladonna verursacht Halluzinationen, aber was sage ich Ihnen? Die Auswirkungen haben Sie miterlebt. Wie ist das Gift in Ihren Körper gelangt? Vermutlich durch ein Lebensmittel, aber da müssen wir die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchungen abwarten. Kann man das Gift nicht schmecken? Patrick möchte es genau wissen. Unter gewissen Voraussetzungen ja. Nicht aber, wenn das Gift zum Beispiel einer süßen Speise beigemischt wurde. Patrick geht ein Licht auf. Sie können Ihre Frau in 2 Stunden mit nach Hause nehmen. Noch 1 Tag Ruhe, dann ist sie wieder völlig in Ordnung. Vielen Dank, Herr Doktor. Privatdetektiv Reich weiß, was er jetzt zu tun hat. Und zwar sofort. Eile ist geboten. Kurze Zeit darauf spricht Patrick mit Angela und Mehmet in deren Wohnung. Patrick kommt sofort zur Sache. Mehmet, haben Sie Feinde? Mit gespieltem Erstaunen sieht Mehmet Patrick an. Feinde? Ich verstehe nicht. Warum sollte ich Feinde haben? Patrick lässt nicht locker. Gibt es jemand, der Sie aus dem Geschäft vertreiben will? Ein Konkurrent, der Sie loswerden möchte? Eine Person, die Ihnen und Ihrer Frau aus persönlichen Gründen massiv schaden will? Denken Sie nach. Warum all diese Fragen, Patrick? Constanze wurde gestern Abend vergiftet. Mehmet und Angela sehen sich an, weiß im Gesicht. Der Verdacht besteht, dass in dem Obst, das wir gestern bei Ihnen gekauft haben, Gift enthalten war. Angela nimmt Mehmets Hand und drückt sie. Patrick ist unser Freund. Erzählen wir, was sich in den letzten 2 Wochen ereignet hat. Mehmet und Angela erzählen. Patrick traut seinen Ohren nicht. Jetzt verstehe ich, warum das Geschäft 2 Tage geschlossen war. Wenn Sie wollen, stelle ich Nachforschungen an. Die Unfälle müssen ein Ende haben, sonst landen Sie noch im Krankenhaus und Ihre Kunden auch. Mehmet, Sie müssen das Obst, das gestern auf dem Stand vor dem Geschäft war und das nicht verkauft worden ist, untersuchen lassen. Wer weiß, welches Obst noch vergiftet wurde. Wenn Sie wollen, kümmere ich mich darum. Schließen Sie das Geschäft, bis Klarheit besteht.